Mächtig stolz war ABC-Star-Moderatorin Diane Sawyer darüber, dass sie den extrem medienscheuen Gründer von Facebook zu einem nationalen Exklusivinterview vor die Kamera bekam. The founder of Facebook, Mark Zuckerberg. Ob Zuckerberg oder Zuckerberg. Bei der Aussprache des Nachnamens konnte sich die ABC-Interviewerin nicht so recht entscheiden. Der mittlerweile 26-jährige Vater von Facebook nahm die Aussprache Unsicherheit gelassen hin. Für ihn ist entscheidend, eine 500 Millionen Mitglieder zählt ab sofort seine Facebook-Gemeinde. 500 Millionen Menschen, das bedeutet das drittgrößte Land der Welt, jubelt die Reporterin. Es sind wirklich die Leute, die unser System ausmachen, betont der ehemalige Harvard-Student demonstrativ selbstbescheiden. Wenn du jedem eine Stimme und die Macht der Artikulation gibst, dann kommt aus diesem System eben was Gutes raus. Wir sehen unsere Rolle darin, Menschen diese Macht zu geben, die Macht zur klassenlosen globalen Kommunikation. Mit geradezu missionarischem Eifer kommt der extrem scheue und schüchterne Zuckerberg für Sekunden aus sich heraus. Der Erfinder jener gigantischen Internetmaschine menschlicher Beziehungen namens Facebook. Facebook and privacy. Yeah, we've made mistakes, for sure. Facebook und Privatsphäre, klar haben wir da Fehler gemacht, gibt Zuckerberg zu. Privatsphäre war gestern, hemmungslose weltweite Selbstdarstellung ist heute, habe lange Zeit die Devise gelautet. Aber man habe dazugelernt, Spielregeln geändert. Und wenn der Facebook-Erfinder eines hasst, dann sind es indiskrete Fragen nach dem Profit. How much profit? Zum Thema Gewinn will sich das Gesicht hinter Facebook so gar nicht äußern. Da weiß Zuckerberg den Begriff privat plötzlich sehr zu schätzen. That's the advantage of being a private company. Das ist der Vorteil einer Privatfirma. Über den Profit müssen wir nichts sagen. Und auf die Frage, was es für ihn bedeute, mit 26 bereits Milliardär zu sein, zieht sich der Prophet der globalen Offenheit hinter die lächerliche Behauptung zurück. Well, I'm not. Milliardär, nein, der sei er nicht. Tatsache ist, bereits nach 2 Jahren Facebook bot die Internetfirma Yahoo Zuckerberg 2 Milliarden Dollar für den Kauf der genialen Erfindung. Doch Facebook ist Zuckerbergs Leben und damit unverkäuflich. 440 Angestellte hatte er vor 2 Jahren, 1600 sind es heute und die Grenzen des Facebook-Wachstums sind nicht in Sicht. We really just believe in what we're doing. Wir glauben wirklich an das, was wir tun. Das ist unsere Stärke, sagt Zuckerberg. Auf die rhetorische Frage, ob er Interviews hasse, reagiert der Meister der virtuellen Kommunikation mit einem zustimmenden Lachen. So do you hate interviews? Und dann ist Zuckerberg froh, endlich wieder in Ruhe vor seinem Computer zu sitzen.